Hier sind die Lokalnachrichten auf Radio Mittelweser mit folgenden Themen: Einheitliche Öffnungszeiten für die Innenstadt, Erweiterung der Fahrradstände am Bahnhof und VC Damen bezwingen Kloppenburg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio Philipp Kessler, guten Morgen. Die Fahrradabstellanlagen am Nienburger Bahnhof sollen erweitert werden. Dies beschloss zuletzt der Nienburger Bauausschuss. Im Plan sind zunächst ca. 36 frei zugängliche überdachte Abstellplätze vorgesehen. Weitere abschließbare Stellplätze sind vorerst nicht geplant. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in Nienburg begrüßt diese Maßnahme. Die Öffnungszeiten der Geschäfte in der Nienburger Innenstadt sollen einheitlicher werden. So wünscht es sich der Arbeitskreis Innenstadt. Auch im neuen Leitbild der Innenstadt sind einheitliche Öffnungszeiten in den Fokus gerückt worden. Die meisten Bürger dringen ebenfalls auf eine Regelung. Also je später abends, desto schöner. Vielleicht kann man dann abends auch nochmal im Sommer vor allen Dingen bummeln gehen und so. Das würde die Stadt mit Sicherheit beleben. Ich bin der Meinung, dass hier von der Stadt her etwas getan werden muss. Ja doch, also ich würde finden, das wäre sehr sinnvoll, weil manchmal ist man noch später am Wochenende in der Stadt und manche Läden haben nicht mehr auf und man ärgert sich dann, man hätte früher kommen müssen. Also das wäre schon gut, wenn das ein bisschen einheitlicher wäre alles. Die Polizei Nienburg-Schaumburg warnt vor angeblichen UNICEF-Mitarbeitern. In der Straße am Kurpark in Bad Eilsen sind Ende vergangener Woche zwei angebliche Spendensammler in einem Mehrfamilienhaus aufgefallen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich nicht um tatsächliche UNICEF-Spendensammler handelte. Zeugen zufolge bestehe das Betrügerduo aus einem jungen Mann und einer jungen Frau. Zu einer Straftat kam es offenbar nicht. Und wir kommen zum Sport. Die Volleyballdamen des VC Nienburg haben ihr Heimspiel gegen Kloppenburg mit 3:1 gewonnen. Lediglich im zweiten Satz ließen die Nienburgerinnen den Gästen Möglichkeiten zur Entfaltung. Mit einer starken Teamleistung zwangen die Damen um Co-Trainer Torben Kessler Kloppenburg im weiteren Spielverlauf zu immer mehr Fehlern. Wir sind alle mega glücklich. Das, wo wir die letzten Wochen konsequent dran gearbeitet haben, wurde auch umgesetzt. Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und das Ergebnis haben wir heute gesehen. Durch diesen 3:1 Erfolg fährt der VC Nienburg die Saisonpunkte 14, 15 und 16 ein. Mit insgesamt 16 Zählern sind die Nienburgerinnen zwar nach wie vor Tabellenachter, schließen jedoch die Lücke zum Mittelfeld. Das waren die aktuellen Nachrichten aus Nienburg und dem Landkreis.